Stunden sind nun eher nah, da sie euch treuen Untertanen weg aus eurer Einsamkeit. Bald geschlossner Sommerszeit zur Freiheit werde mahnen. Ich geb euch Macht, Abend bis zum Morgen, von Mittag bis zur Mitternacht, eure Wut zu rasen. Frost und Schnee entsetzt mich an zu blasen. Ich geb euch Macht.